IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde der indisch-klassischen Musik, am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Meyer mit einer neuen Sendung zur indischen Musikkultur. IMC India Meets Classic präsentiert Ihnen heute Energie des Klangs, Raga Chikitsa. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats hören Sie dazu Beispiele original indisch-klassischer Musik. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot im weiteren Verlauf der Sendung. Mit dieser Sendung beschließen wir unser 5. Sendejahr. Seit 2006 ist IMC India Meets Classic monatlich on air mit Formaten zur indisch-klassischen Musik aus Nord- und Südindien. Am 27. März 2006 ging das Format Raga-CDs des Monats auf Sendung mit dem ersten Thema Frühlingsragas. Bis heute wurden 55 reguläre Sendethemen ausgestrahlt. Die Mitschnitte können Sie in unserem Online-Archiv nachlesen und nachhören unter www.imcradio.net/online-archiv. Mit dem Sendeplan waren wir immer bestrebt, dem interessierten Hörer die Klangschönheit der indischen Klassik und relevante Hintergrundinformationen über diese Musik aus Südasien zu vermitteln. Das Hörenlernen der indischen Ragas war uns und ist uns ein besonderes Anliegen, um die therapeutische Wirkung der indischen Klassik als sogenannte heilende Musik zur vollen Entfaltung zu bringen. Die Inhalte werden so dargestellt, dass eine Fehlinterpretation aus einem westlichen Kulturverständnis im Sinne einer Unterhaltungsmusik vermieden wird. Das Wesen der indischen Ragas können Sie in all unseren Hörbeispielen erfahren. Es ist original indisch-klassische Musik von den führenden Maestros des nordindischen und südindischen Gesangs, des Instrumentalspiels und der indischen Perkussion. Das Thema der heutigen Sendung Raga Chikitsa befasst sich explizit mit der therapeutischen Wirkung. Raga Chikitsa ist eine Schrift des antiken Indiens. In der Übersetzung heißt Raga Chikitsa das Wissen über die Verwendung der Ragas zum Zwecke der Heilung. Chikitsa stammt aus dem Sanskrit und bedeutet für sich die Praxis der medizinischen Wissenschaft und ihre therapeutische Anwendung. Und wie unsere zurückliegenden Sendungen vermittelten, steht das Wort Raga im Sanskrit für das, was den menschlichen Geist emotional berührt. Bringen wir das Wissen der indisch-klassischen Musik Raga Ragini Vidaya und Raga Chikitsa zusammen, verfügen wir über die Grundbausteine, um die therapeutische Wirkung der indischen Ragas zu beschreiben. Ein solcher ist der Frühmorgenraga Ahir Bhairav. Dieser Raga ist in der auf- und absteigenden Skala ein Siebenton-Raga, ein vollständiger Raga. Ahir Bhairav wirkt musiktherapeutisch auch blutdrucksenkend. Bluthochdruck hat die Weltgesundheitsorganisation noch 2004 in ihrem Bericht Global Health Risk unter den 19 führenden Risikofaktoren als die Todesursache Nummer 1 gelistet. Besonders für die Bevölkerungsschicht mit mittlerem Einkommen besteht dieses Risiko. Raga Ahir Bhairav hören wir von der Sängerin Shruti Satolika. Satolika ist eine Vertreterin des nordindischen Gesangs und spezialisiert auf den modernen Gesangsstil Khayal. Die Playliste zur Sendung finden Sie auf unserer Webseite unter www.imcradio.net/playlists. Jaga Maa Ah. Konzept des Klangs war das Thema einer früheren Sendung. Hier haben wir uns mit dem äußeren und inneren Klang und dem Klang-Yoga befasst. Der Klang beim Chanten von Soham, das bedeutet, das bin ich, dieser Klang spiegelt nicht nur unsere physische Existenz wider. Soham erhebt uns auch über diese Grenzen des Mikrokosmos zu dem grenzenlosen Makrokosmos der Natur. Sie finden die Sendung in unserem Online-Archiv unter www.imcradio.net/onlinearchiv. Ergänzend befassen wir uns heute mit der Energie des Klangs, mit Raga Chikitsa. Musikalischer Klang, das sind Schwingungsmuster, Dwani, eine energetische Form in Bewegung, die durch das Medium Luft, Vayu, übertragen wird und den menschlichen Körper bis in jede einzelne Zelle durchdringen kann. Im indischen Verständnis ist Musik eine energetische Form, eine kosmische Form als Quelle allen Seins, ein Klang mit heilender Kraft. Der Herzschlag findet sein Äquivalent im Tempo und Rhythmus der Musik. Bei einem Rhythmus von 70 bis 75 Schlägen pro Minute, annähernd dem Durchschnitt von 72 Herzschlägen pro Minute, wirkt eine solche rhythmische Musik beruhigend. Verlangsamt man die Musik unter diesen Wert, wirkt sie eher beruhigend. Beschleunigt man sie, wirkt sie belebend und regenerierend. Im hinduistischen Verständnis entspricht der Atem dem Klang der Lebensenergie, Prana, ähnlich dem Qi in der traditionellen chinesischen Medizin. In der südindischen Klassik hat sich gar ein System entwickelt, das unserem Nervensystem entspricht. Die Ragas sind in dem sogenannten Melakartha-System organisiert. Es ist eine Klassifizierung von 72 Hauptragams. Die Zahl 72 entspricht den 72 wichtigsten Nervensträngen. Singt man die 72 Melakartha Ragams, werden Magenprobleme vermieden, so heißt es. Bei Erkrankung des Magen-Darm-Traktes soll mit den südindischen Ragams eine vollständige Heilung ohne notwendige Operation möglich sein.

Im Westen existiert analog wie in Indien eine aktive und passive Form der Musiktherapie. Schon im Sanskrit, der alten Wissenschaftssprache Indiens, hat man die Klangwirkung systematisch angelegt. Im Westen ist die bekannteste Form des aktiven Chantens das Singen von Mantras oder Bhajans zur Bewusstseinserweiterung. Das Chanten von Aum, der Ursprungsform jeden Klangs, bewirkt eine Senkung des Blutdrucks. Auch die passive Therapieform, also das Musikhören von indischen Ragas, kann die Persönlichkeit beeinflussen, vielmehr noch ins Positive verändern. Das systematische Hören von Ragas fördert die Konzentration, das Erinnerungsvermögen, diszipliniert den Geist und macht Spiritualität erfahrbar. Das regelmäßige Hören von bestimmten Ragas, abgestimmt auf das Krankheitsbild, erzeugt ein Spektrum von Vibrationen, das sich als universelles Energiefeld auf das menschliche Energiesystem überträgt und dabei direkt auf das zentrale Nervensystem wirkt. Man nimmt auch an, dass in der Musiktherapie die Hypophyse, die Hirnanhangdrüse und die Durchblutung angeregt werden. Durch die Impulse der musikalischen Schwingungen werden Muskeln, Nerven und die Chakren in den einzelnen Körperregionen zusammengezogen. Diese entspannen sich wieder während der Pause zwischen zwei Impulsen. Durch die verstärkte Durchblutung ist die Musik indirekt auch heilungsfördernd. Musiktherapie ist aber auch eine effektive Möglichkeit, Emotionen zu kontrollieren und die Funktionsweise der Leber wiederherzustellen.